forsikrelser, var man too spæt. Doch um eines möchte ich dich bitten. Bitte bloß kein Bier verschütten. Mit Nazis kollaborieren oder in den Krieg marschieren. Mir als ganze Frauen in den Hintern zwicken oder auch mit Männern ficken. Darum eines möchte ich dich bitten. Bloß kein Bier verschütten. Hey! Kannst gern rot über die Ampel gehen oder bei deiner Frau um Gnade flehen. Mir ist ganze Nacht durch die Straßen rennen oder auch mit Nutten rennen. Möchte ich dich bitten, bitte bloß kein Bier verschütten.